Bewusstheit aus die gottlosen Jahre von Alfred Wolfenstein, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Bewusstheit, du erhabene hoffnungslose Schwere des Bewusstseins gleich dem Meere, dich bestürmen, dich besonnen lassen, musst du, aber niemals fassen, lustvoll draußen drängende Gefühle, deine hoffnungslos erhabene Kühle. Ende von Bewusstheit.